Das wirkliche Blau. Eine Geschichte aus Mexiko. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Anna Segers. Die Geschichte vom Töpfer Benito Guerrero beginnt an einem Markttag. Wie immer, wenn es in die Stadt geht, sind sie früh morgens aufgebrochen. Benito, seine Frau, die drei Kinder und das Mulo, das die tönerne Last zu schleppen hat. Die Teller und Krüge, die Tassen, Töpfe und Vasen, all das Geschirr, das Benito seit dem letzten Marktgang hergestellt hat. Reich verziert mit kunstvollen Ornamenten, erdfarben oder mattweiß, mit einem tiefen, unnachahmlichen Blau. Aber nicht dieser Fracht gilt Benitos Sorge, sondern einer ebenso leichten wie armseligen, deren Scheppern den stundenlangen Weg begleitet hat. Das ist ein Sack mit leeren Blechbüchsen. Und kaum auf dem Mercado angelangt, dem Markt und sein Geschirr zum Kauf ausgebreitet, schultert Benito den Sack und begibt sich in eine Gasse mit kleinen Geschäften und Handwerksbetrieben. Guten Tag, Don Victor. Ah, Benito. Wie geht's? Wie war der Weg? Gut. Alles wohlauf? Danke, Don Victor. Ein prachtvolles Wetter. Ich bin heute noch nicht vor die Tür gekommen. Don Victor, haben Sie es? Gehen wir ein paar Minuten nach draußen. Ein kleiner Schwatz unter Männern, so wie wir das immer gehalten haben. Don Victor, kann ich es heute mitnehmen? Die Sache ist so, Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Also wieder nicht? Nein, Benito, tut mir leid. Aber letzte Woche sagten Sie heute bestimmt, Sie haben es mir fest versprochen. Ja, glauben Sie, das ist mir angenehm? Ich warte darauf ebenso wie Sie. Aber ich kann nicht länger warten, Don Victor, die Käufer laufen mir davon. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich mich herausreden soll. Doña Isabella hat einen großen Satz Geschirr für die Aussteuer ihrer Tochter bestellt. Don Gabriel übernimmt eine neue Poseda für doppelt so viele Gäste. Wenn ich diese Aufträge verliere... Weshalb raten Sie Ihren Kunden nicht zu einer anderen Farbe? Sie wollen mein Blau. Ihr Blau, wo soll ich denn hernehmen? Vom Himmel kratzen? Warum ist es auf einmal alle? Das kann man gar nicht begreifen. Oh, wer weiß, vielleicht eine Panne auf dem Transport, eine Schluderei... An mir liegt's nicht. Ich habe Ihr Blau bestellt und es wird kommen. Aber wann? Geduld, Benito. Sie müssen es mir beschaffen. Ohne mein Blau getraue ich mich nicht mehr her. Das letzte Stäubchen ist verbraucht. Ich bin erledigt. Jetzt hören Sie mir mal zu, Benito. Sie sind ein guter und geschickter Töpfer. Sie werden immer Ihre Ware los. Was manch anderer da so zusammenkleistert und lebt auch. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, und bitte verstehen Sie mich recht, ich will Sie nicht kränken, aber Sie selbst haben sich in diese Lage hineinmanövriert. Meine anderen Kunden verwenden alle möglichen Farben. Mein Sortiment rot. 16 Nuancen. Und ist die eine nicht am Lager, wird eben die andere genommen. Nur Sie sind auf dieses eine Blau versessen. Warum nehmen Sie nicht, na, das hier, ja, oder das? Ist das etwa kein Blau? Nein. Nein. Nein. Das ist nicht wirklich mein Blau. Kommen Sie nächste Woche. Ja, und sonst? Wie ist es mit Glasuren? Heute nicht. Ach, wussten Sie, dass Felipe tot ist? Vergangenen Freitag. Sie kannten doch Felipe, den Buckligen. Don Victor, bei wem kaufen Sie Ihre Farben? Bei der Firma Fernandes. Warum? Und wo wohnt der? Das ist ganz zwecklos, was Sie da vorhaben. Fernandes ist erstens eine en gros Handlung, wenn Sie wissen, was darunter im Geschäftlichen zu verstehen ist. Und zweitens habe ich wegen Ihres Blau schon mehrmals gemahnt. Also das ist bloß Zeitverschwendung. Und wenn es inzwischen da ist, mein Blau? Wäre es da, hätte Fernandes geliefert. Bitte, Don Victor, fahren Sie hin. Ich muss wissen, woran ich bin. Ich kann nicht heim. Und ich getraue mich nächste Woche nicht auf den Markt und wieder vertrösten und lügen. Na schön. Warten Sie hier. Und Benito hockt sich draußen vor den Eingang. Das klapprige, farbverschmierte Lieferauto des Don Victor ist die Gasse hinauf und verschwunden. Und mit jeder Minute belebt sich Benitos Hoffnung und wird zu ganz deutlichen Bildern, so als wäre er mitgefahren. Er sieht einen Speicher mit unzähligen Farbfässern darin. Und Don Victor und eine vornehme, respektgebietende Gestalt, eben dieser Don Fernandes, gehen zwischen den Fässern umher und suchen und suchen. Gleich werden wir es haben, sagt dieser Fernandes. Tja, mein Bester. Auch wenn ich diese bestimmte blaue Farbe am Lager hätte, ich dürfte sie streng genommen nicht verkaufen. Ich würde mich strafbar machen. Und dasselbe gilt für eine ganze Reihe anderer chemischer Produkte. Sehen Sie sich diese Liste an. Öle, Beizen, Imprägnierungsmittel für Eisenbahnschwellen und Telegrafenstangen. Dutzende von Posten. Wir alle sind in Nöten, nicht nur dieser Töpfer. Sagen Sie ihm das. Ja. Wieso ist dieses Blau verboten? Ja, das hängt mit dem Krieg zusammen. Mit was für einem Krieg? Drüben in Europa. Sie werden davon gelesen haben. Hitler. Die Deutschen. Ein ganz verheerender Krieg. Städte so groß wie Mexico City. Einfach wegrasiert. Unvorstellbar. Und wie Ihnen sicher bekannt ist, sind die Deutschen gut Freund mit den Japanern. Und die Japaner wiederum stehen im Krieg mit den Vereinigten Staaten. Also sind auch die Deutschen die Feinde der Vereinigten Staaten und führen Krieg gegeneinander. Natürlich musste sich unser Land entscheiden, mit wem es in diesem Konflikt sympathisiert und auf welcher Seite wir stehen. Und da kann es ja keinen Zweifel geben, nicht wahr? Ja, völlig Ihrer Meinung. Begreifen Sie die Zusammenhänge. Alle diese Waren hier auf der Liste sind Erzeugnisse des Feindes. Sie wurden von deutschen Firmen hergestellt. Aha. Laut Erlass unserer Regierung sind sie beschlagnahmt. Die Firma des deutschen Vertreters wurde geschlossen, die existiert nicht mehr. Und seine Waren? Ich sag doch, beschlagnahmt. Also auch dieses Blau? Auch dieses Blau. Niemand darf es verkaufen oder erwerben. Ja, das ist offiziell verboten. So, dann, Victor, das ist die Lage. Auch nicht kleine Mengen? Was heißt klein? Ein Waggon? Ein Fass? Ein Löffel voll? Gut, ein bisschen von dem oder dem. Wir sind alte Geschäftsfreunde. Ich darf mich Ihres Vertrauens rühmen. Mit einem Wort, da fänden wir schon einen Weg. In Ordnung, Don Fernandes. Ich sage auch, man käme schön weit, wenn man sich nur nach den Buchstaben richtet. Und was geht uns letzten Endes dieser Krieg an? Also geben Sie mir so viel ab, wie Sie meinen, nur dass ich diesen Mann vom Halse kriege. Sie haben mich missverstanden. Ich sagte, wenn ich dieses Blau am Lager hätte. Leider bin ich auch nicht über die neue Adresse dieses Vertreters informiert. Seit Wochen bemühe ich mich. Die Behörden wissen sicher Bescheid. Aber Sie verstehen, ein etwas delikater Fall. Don Victor ist voller Ärger. Über eine Stunde vertan, Benzin verfahren, im Vorzimmer des Don Fernandes herumgestanden und gewartet, um sich dann über irgendwelche Verwicklungen mit den Deutschen belehren zu lassen. Keine Spur Mitleid mehr mit dem Töpfer Benito, der jetzt fassungslos zuschaut, wie Don Victor den leeren Bottich vom Auto hebt. Gehen Sie schon. Es gibt nichts. Das Land, aus dem Ihr Blau kommt, liegt mitten im Krieg. Was hat denn mein Blau damit zu tun? Mein Gott, was bist du bloß vernagelt. Seit 30 Jahren stehe ich in meinem Laden, sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Hör zu, Benito. Sei vernünftig. Versuch was anderes. Ich habe eine Farbe da. Nicht so ähnlich wie Blau, aber auch ganz ausgezeichnet. Was Kraftvolles, ein Ziegelrot. Nimm das. Dazu dein Muster und ich garantiere, du bleibst auf keinem Stück sitzen. Also? Füllen Sie mir 2 Dosen davon. Bloß 2? Ich muss es erst ausprobieren. Tag Trauriger Heimweg. Die Büchsen scheppern, ein Netz Geschirr unverkauft, das vom Erdfarbenen und keine Süßigkeiten für die Kinder. Der Vater hat es einfach vergessen. Er redet kaum unterwegs. Und dann immer dasselbe, ganz Unverständliches. Kein Blau mehr, weil Krieg ist. Selbst Andres, der mit seinen jungen Lese- und Schreibkünsten als der Gescheiteste in der Familie gilt, Andres sieht nur die Zeichen des Unglücks, ohne zu begreifen, wer es verschuldete. Trotzdem hockt Benito am nächsten Tag wie gewohnt vor seiner Töpferscheibe, entwirft neue Muster und malt mit der neuen Farbe. Aber was herauskommt, ist nicht wie von ihm. Er liebt es nicht. Das Herz hängt nicht daran. Doch das ist jetzt unwichtig. Hauptsache, es gefällt den Käufern. Da drängen sich am Abend der Töpfer Leopoldo und der alte Manuel, ihrer aller Meister und Richter, in Benitos Hütte. Und der Blick der beiden verheißt nichts Gutes. Hör mal, Benito. Stimmt das? Du gebrauchst jetzt eine andere Farbe? Was ist denn? Was wollt ihr von mir? Nicht mehr dein Blau? Zeig uns die neue Farbe. Na los, Benito, zeig her. Was hast du damit zu schaffen? Du hast mich beklaut. Was? Spiel nicht den Dumm. Na, Ruhe. Also, Benito. Ist es das? Ja. Das ist mein Rot. Das habe ich schon jahrelang im Muster. Die Sache ist klar. Du, Benito, bleib bei deinem Blau und komm Leopoldo nicht in die Quere. Ich will durchaus nichts als Blau. Das hier ist nur für einen Marktgang. Auch dafür nimm's nicht. Ich hab mein Blau nicht aufgetrieben. Hinter dem Meer ist Krieg, es wird nicht mehr geliefert. Alles Rot, was du gekauft hast, gib Leopoldo. Du bezahlst ihm das. Ja? Und wer bezahlt mir das Geschirr? Oder soll ich das zerschlagen? Verkauf es. Aber nicht auf dem Mercado. Man wechselt nicht die Farbe zum Schaden anderer. Merkt ihr das? Was soll ich denn machen? Das Blau ist alle, weil Krieg ist. Das versteht man nicht, das kann man nicht glauben. Luisa. Ja. So muss es kommen. Und alles meine Schuld. Dieser verdammte Don Victor hat mich beschwatzt. Und ich falle darauf rein. Plötzlich soll eine Farbe verschwinden. Soll einfach nicht mehr da sein, weil irgendwo Krieg ist. Manuel hat recht. Das kann man nicht glauben. Und wenn man es trotzdem glaubt, kommt nur Schlechtes dabei heraus. Mit einer anderen Farbe wird das nie was. Da machen die Hände nicht mit, das geht daneben. Ich verderbe mir nur alles. Am Ende tauge ich gerade noch dazu, um Leopoldo den Ton zu walten. Der denkt, er hat mir eins ausgewischt. Geholfen hat er mir. Viel Unbegreifliches geschieht in diesen Tagen. Auch dass der schweigsame Benito plötzlich so gesprächig ist, sein Herz ausschüttet. Nie hat Luisa so viele Worte von ihm auf einmal zu hören bekommen. Luisa oder Andres oder Eusebia, jene etwas sonderbare, schlaue Alte, die Tante Benitos, die ihn wieder einmal aus dem Schlaf holt. Dreimal im Jahr wandert sie mit ihrem Korb voller Kräuter nach San Blas in die Apotheke. Das Töpferdorf liegt am Weg, also verschnauft sie beim Neffen Benito, wärmt sich auf, ergänzt ihren Vorrat an Tortillas und verschwindet noch, ehe die Sonne aufgeht. Ein grünäugiges, wieseliges Gespenst. Nichts entgeht ihr. Benito hat kaum das Feuer angefacht, da weiß sie, er steht bis zum Hals im Missgeschick. Benito brauchte seine Geschichte gar nicht zu erzählen. Wer versteht sie nicht, deine Käufer? Einmal an dein Blau gewöhnt, wollen sie nichts anderes. Ja, mein Sohn, das ist dein Glück und dein Unglück. Das Feuer knistert, ringsum ist es schwarz und still. Luisa hat rasch ein paar Tortillas gebacken und sich wieder hingelegt. Die Alte könnte aufbrechen, aber sie geht nicht. Erinnerst du dich an deinen Vetter Ruben? Ruben? Der krumme Ruben, man nennt ihn so, weil er ein kurzes Bein hat. Er hat es trotzdem zu was gebracht, Aufseher in einem Bergwerk, Capataz. Sie hat ihre Gedanken nicht mehr beisammen, denkt Benito. Was geht mich dieser Krüppel an? In einem Silberbergwerk. Er hat uns besucht, als sein Großvater starb. Er musste eine ziemlich lange Strecke mit der Bahn fahren. Benito stochert im Feuer. Er ist müde und leer. Dieser Ruben hat uns ein Pulver gezeigt. Seine Vernunft ist gewachsen. Ja, weil sein Bein nicht gewachsen ist, darum ist er ja auch Capataz geworden. Das Pulver trug er in einem kleinen Beutel. Und ich schwöre darauf, das war dein Blau. Er hat es aus dem Schutt geholt, aus dem Abfall vom Silberbergwerk. Aber man muss diesen Schutt mahlen und rüsten, sagt Ruben. Erst dann zeigt sich dieses Blau. Nur er ist dahinter gekommen. Er hat es keinem der Leute da verraten. Oder nur einem, wenn ich mich recht erinnere, einem Lorenzo. Der hat ihm den Schutt nach Hause geschleppt, weil Ruben nicht gut zu Fuß ist. Und das Blau haben sie in Städten verkauft. Aber die sind arg weit weg, dort musst du nicht hinfahren. Fahr zu Ruben, zu diesem Bergwerk. Und wenn er es bis zu uns geschafft hat, warum sollst du es nicht bis zu ihm schaffen? Er wird dir sein Blau auch bestimmt etwas billig lassen. Ihr gehört ja zur Familie. Benito möchte alles glauben. Er möchte nicht darüber nachdenken, was die alte Eusebia mit ihren funkelnden, guten und bösen Augen bewegen könnte, ihm ein Märchen zu erzählen und nicht die reine Wahrheit. Na, was grübelst du? Dein Farbenhändler kann dir nicht verschaffen, was du brauchst. Vertu deine Zeit nicht, mein Sohn. Auf Wiedersehen. Es gibt in San Blas, wo ich jetzt hingehe, eine Bahn. Mit der kannst du tief ins Land. Das Bergwerk liegt nicht weit von San Mateo. Frag unterwegs und fahr los. Besser morgen als übermorgen. Ob Märchen oder Wahrheit, eines ist für Benito sonnenklar. Nämlich, dass er eine Fahrkarte kaufen wird nach San Mateo. Und koste sie seine letzten Centavos. Geh spielen! Ich bin beschäftigt. Verzeihen Sie nochmals. Ich sehe, ich raube Ihre kostbare Zeit für die Familie. Ja, besser, wir unterhalten uns hier als in meinem Büro. Nein, nein, Don Fernandes, so fraglos wie Ihnen erscheint mir die Angelegenheit nicht. Dieser deutsche Vertreter... Verzeihung, er ist längst naturalisiert. Er ist Mexikaner wie Sie und ich. 20 Jahre im Land, seine Frau stammt aus Morelia, gute Familie. Außerdem vertritt er englische und argentinische Firmen. Von jeher? Oder? Das weiß ich nicht. Das ist auch belanglos. Der Mann ist jedenfalls kompromittiert. Seine Firma war eine deutsche Firma. Eines der überseeischen Büros der Farbwerke Höchst. Und dieses Büro ist vor Monaten geschlossen worden. Jetzt, sagen Sie, taucht der Mann in einem Hinterhaus auf. In der Straße San Juan de Letrán, dritter Stock. Als englischer Firmenvertreter. Ja, so steht es auf dem Türschild, beziehungsweise auf der Visitenkarte, die an der Tür angezweckt ist. Nur sagen Sie selbst, das stinkt doch. Aber Don Ramirez, was gehen uns diese Äußerlichkeiten an? Der Mann wird schon wissen, was er will. Und ich sage Ihnen, der ist auf der Höhe wie eh und je. Sein großes Lager hat er kurz vor der Beschlagnahme in lauter kleine umgewandelt. 40, 50 kleine Lager, die im ganzen Land verstreut sind. Naja, dadurch verzögern sich manche Lieferungen. Aber um auf den Artikel zu kommen, der uns beide interessiert... Gestatten Sie, aber davon war die Rede zu einer Zeit, als deutsche Erzeugnisse noch nicht von einem Verdikt betroffen waren. Also im Übrigen bezweifle ich, dass bloß Deutschland solches Imprägnierungsmittel für Eisenbahnschwellen herstellt. Das Deutsche ist das Beste und Billigste. Darum haben wir die Verhandlung seinerzeit aufgenommen. Don Ramirez, wir könnten dem Staat Zehntausende von Pesos ersparen, wenn Sie in der Kammer eine Spezialgenehmigung zur Abwicklung des Geschäftes erwirken. Eine Unterschrift und die Waggons rollen. Und bedenken Sie auch, dass unimprägniertes Holz mit jedem Tag anfälliger wird gegen Fäulnis und Würmfraß. Aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Ja, mein Geschäft ist nicht die Politik. Ich verstehe nichts davon. Meine Überlegungen und Fragen werden Ihnen daher noch naiv erscheinen. Aber würden Sie auch wie die Zeitungen dem Hitler keine Chance mehr geben? Nur nicht die geringste. Die Russen stehen bereits in Deutschland. Na sehen Sie. Und da frage ich mich, wieso dieser Alfredo Müller wieder auftaucht. Monatelang wie vom Erdboden verschluckt. Keine Verbindung mehr. Alles aus und tot. Aber mein Verehrtester, eben sprachen Sie von einer Visitenkarte in Englisch. Gewiss. Nur hat er mir gegenüber durchblicken lassen, dass seine deutschen Beziehungen unverändert sind. Ein Ende der Hitlerregierung scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Don Ramirez, ich kenne den Mann. Er denkt nicht nur bis übermorgen. Mein Gefühl sagt mir, dass er noch 20 Jahre hierzulande Geschäfte machen wird, bei bester Gesundheit und bester Erinnerung an gewisse kritische Zeiten. Der haust nicht mehr lange im Hinterhof. Ich habe einen Blick dafür. Also eine Spezialgenehmigung ist unmöglich. Selbst wenn ich mich als Deputierter dafür verwendete, ich bekäme nie den Segen der Kammer. Aber bitte, wenn er das Geschäft mit uns machen will, das Risiko allein auf seine Kappe. Formal ist er gewarnt. Ich werde ihn davon schriftlich in Kenntnis setzen. Einverstanden. Im Übrigen, Don Fernandes, unser Gespräch war rein privat. Selbstverständlich. Eine Abschrift des Briefes werde ich Ihnen zuleiten und bitte dann um Bestätigung Ihres Büros. Sie sind mir schon ein Fuchs, Verehrtester. Du hast noch Zeit. Kommt jetzt nicht San Mateo? Erst das untere San Mateo. Zum Bergwerk die nächste Station. Ich will zum Haupthaus. Obere San Mateo. Was schreibst du denn da herum? Ist das noch weit, das Haupthaus? Vom Bahnhof eine Stunde zu Fuß. Zeig mal. Für Wasser. Und so. Schwindle nicht. Du willst Silber einsacken. Stimmt. Aber red nicht drüber. Klar. Aber ob du die alle voll kriegst? Viel kratzen sie nicht mehr raus. Auf der Erde wächst alles nach. In einem Bergwerk hört alles mal plötzlich auf. Der Waggon füllt sich mit selbstbewussten, finsteren Menschen, alle einander ähnlich. Benito begreift, das sind Bergleute. Ihnen muss er sich anschließen. Die werden ihn zu seinem Vetter Ruben bringen. Benito ist jetzt einen Tag, eine Nacht und wieder einen Tag unterwegs. Der Faden, der ihn mit daheim verband, ist wie eine überspannte Seite gerissen. Er hat sich nicht dagegen wehren können. Genauso wenig wie gegen die Zweifel, ob es das Bergwerk gibt und die Schutthalden, aus denen Ruben das Blau holt. Aber da sind sie. Mächtige, hässliche, graue Gebirge. Fühlt man nicht dauernd darin herum? Sucht man nichts? Was denn? Steine. Was für Steine? Oder was anderes. Ach, das taugt so nichts mehr. Nur zum Draufpinkeln. Wäre noch was drin, dann würden es die Chefs nicht wegschmeißen. Benitos Augen gleiten über das Gebirge. Er glaubt, einen bläulichen Schimmer zu sehen. Im Grau dieser erschreckenden Masse, in der alles zu versinken droht. Die Straße, das bisschen Gras und die Hütten, die viel ärmlicher sind als bei ihm daheim. Benito würde auf der Stelle umkehren. wäre nicht dieser bläuliche Schimmer, den nur er sieht. Komm, komm! Die Büroleute warten nicht auf dich. Sind das Blechbüchsen? Ja, für Wasser. Oder was man so braucht unterwegs. Und du willst bloß wissen, wo dein Bruder steckt? Mein Vetter. Er ist bei euch Kapataz. Er hinkt. Ruben Alvarez. Nie gehört. Doch, den gibt es. Kann schon sein. Wegen Arbeit kommst du nicht. Dann hau nämlich gleich wieder ab. Ich hab meine Arbeit. Ich bin Töpfer. In Santiago Excuintla. Das liegt hinter der Stadt Mexiko. Ganz schönes Ende. Raus! Keine Einstellungen mehr. Ich will nur die Adresse von meinem Vetter, Ruben Alvarez. Den gibt's hier nicht. Bitte sehen Sie nach. Der Nächste. Hier, ich komme an. Herr, ich bin von weit her gekommen. Ruben Alvarez. Hörst du schwer? Es muss ihn geben. Der Nächste. Ruben? Warte draußen. Die Spitzbuben. Schuldet mir noch 10 Pesos. Du kennst Ruben. Ja, er war ja Kapataz. Aber er ist weggezogen. In die Nähe von unteren San Mateo. Aber das hängt mit dem Krach der Brüder González zusammen. Die haben geteilt. Und der eine, der Chef von Rubin, ist bei der Aufteilung der Mine übers Ohr gehauen worden. Längstens 2 Jahre, dann holt er keine Unze Silber mehr raus. Und Rubin? Er war immer schlau. Der hat Wind davon gekriegt und ist gegangen. Noch ehe sie ihn rausfeuerten wie unser einen. Wie lange ist das her? Ein halbes Jahr. Er ist dort in einer Mine untergekommen. Und wie finde ich dahin? Und mit dem Bus? Aber wir fahren ein Stück zusammen. Ich muss bis Ronno und du fährst weiter bis zur Endstelle. Erkundige dich nach dem Weg zur neuen Halle. Da wohnen die Alvarez. Ist das weit? Ungefähr 6 Stunden. Benito erschrickt. In seine Wachträume, die ihn vorwärts gerissen haben, fällt eine neue Furcht. Sein Blau wird er finden. Er hat ja jenen bläulichen Schimmer gesehen. Aber wird er in einer Woche zurück sein? Am 6. Tag nach seiner Abfahrt steht Andres mit dem Mulo am Bahnhof. So war es ausgemacht. Er wird vergebens warten. Und wie es aussieht, auch am 7. Tag, vielleicht am 8. Benito muss Nachricht geben. Ein Brief muss nach Hause. Und wer anderes sollte den für ihn schreiben als Ruben? Wer ist da? Wohnt hier Ruben Alvarez? Da will einer zu Ruben. Was willst du von Ruben? Ich muss mit ihm reden. Ich bin Benito Guerrero, der Töpfer. Tante Eusebia hat mich zu euch geschickt. Eusebia? Ist er da, euer Ruben? Dann bist du ein Verwandter von uns? Von dir haben wir noch nie gehört. Komm rein! Er ist nach San Cristobal. Im Stich gelassen hat er uns, der Hund. Nein, er ist ein guter Sohn. Jeden Monat schickt er uns 20 Pesos. Er ist jetzt sein eigener Herr. Auf und davon. Und uns lässt er hier verfaulen. Er holt uns. Wir sind ihm ja nur im Wege. Eines Tages ziehen wir in ein großes Haus in San Cristobal. Das hat er uns versprochen. Ja, in eins aus Brettern. Viel kleiner als dieses Loch. Und hier. Und nicht in San Cristobal. Ruben ist gut. Um Himmels Willen. Sagt mir nur eins. Macht euer Ruben blaue Farbe. Darum suche ich ihn ja. Ich hab dieses Blau bitter nötig. Das Blau? Aber deshalb ist er doch weg, zusammen mit Lorenzo. Hier sind sie belauert worden, wenn sie in Schutt wühlten. In San Cristobal sieht ihnen kein Mensch zu. Die Mine da ist längst tot. Komm, gehen wir in die Pulgeria. Dort redet sich's was. Wo hat er das Blau gemacht? Hier? Im Schuppen. Hat die Nächte hin durch die Handmühle gedreht, gesiebt und gebrannt, bis das blaue Pulver übrig blieb. Kann ich es sehen? Das ist alles verkauft. Auch sein ganzes Werkzeug hat er mitgenommen. Nur die Mühle ist noch da. Er hat jetzt eine viel größere. Bitte, zeigt mir die Mühle. Leuchte hier. Hier ist ein Rest. Siehst du? Mein Blau. Benitos Geld für die Rückfahrt schmilzt zusammen. Von dem für die Fahrt zu Ruben nach San Cristobal gar nicht zu reden. Noch zwei Tequila und noch einmal. Aber wer könnte jetzt klaren Kopf behalten? Er hat die kostbarste Sache, die es für ihn auf der Welt gibt, nicht nur gesehen, er hat sie bei sich. Eine Spur davon hat er auf seinem Handrücken verrieben. Und ihr Anblick fegt alle berechnenden Gedanken fort. An Fahrkarten, Busbillets, an Essen oder wofür auf einer Reise auch immer Geld drauf geht. Noch zwei, meine Schöne. Gefällt sie dir? Oh. Du lass die Finger davon. Sie ist die Braut von Lorenzo. Wäre die nicht, würden wir von unserem Sohn Ruben sicher nie mehr was hören. Ihretwegen kommt Lorenzo alle paar Wochen her. Sie zieht ihn mächtig an. Nun ja, wie das manchmal so ist. Ruben hat keine Frau. Und er will auch keine. Wohlbekommen. Sag mal, Sternchen, findet sich dein Lorenzo bald wieder ein? Was für ein Lorenzo? Aber Kutscher, dein Lorenzo. Ach, der. Habt ihr was gehört von ihm? Das wollten wir dich fragen. Er ist ein Verwandter von uns, Rubens Vetter. Er will von der blauen Farbe kaufen. Ob blau oder grün, was interessiert mich das? Ich bitte dann um Bezahlung. Gleich wird zugemacht. Warum so böse? Wenn ich dich gekränkt habe, dann verzeih's mir. Weißt du, wenn du mir nämlich sagst, dein Lorenzo kommt morgen oder übermorgen, dann würde ich auf ihn warten, damit er mich zu Ruben führt. Allein findet er sich nicht zurecht. Hinter San Cristobal im Gebirge, an einem Bach, der die Mühle treibt. Aber wo genau? Ich weiß es ja selbst nicht. Macht 4 Pesos und 20 Centavos. Ich trink noch einen. Alter, geh voraus. Du kommst mir schöner vor als alle Mädchen, die ich auf meinem Weg getroffen habe. Warum sagst du sowas? Weil ich es wahrhaftig denke. Das ist nicht viel wert. Das höre ich immer, jeden Abend 10 Mal. Aber wenn es Lorenzo sagt, dann ist es was anderes, oder? Wenn er nicht bald kommt, bin ich weg. Zusammen mit einem von den Aufsehern. Aber nicht so ein Lahm wie Ruben. Lorenzo kommt. Kann sein, er ist schon unterwegs. Gut, hör auf. Nein, sieh mal, was kann einem unterwegs alles passieren? Ich habe Frau und Kinder, die warten auf mich. In 6 Tagen wollte ich zurück sein. Aber wie es aussieht, werde ich nochmal 6 Tage brauchen. Genauso kann es deinem Lorenzo ergehen. Meinst du? Warum nicht? Aber wenn er kommt, sage ich ihm so oder so. Entweder ich gehe mit ihm, wie er mir das jedes Mal verspricht, und er heiratet mich, oder er sieht mich nicht mehr wieder. Überhaupt geht mir das nicht mit rechten Dingen zu. Hausen zu zweit im Gebirge. Schön, Ruben, macht das nichts aus, dem gefällt mein Leben. Der mag Frauen nicht, aber Lorenzo... Wenn ich ihn treffe, dann sag ich ihm, dass er die Schönste von allen verliert, wenn er sich nicht schleunigst auf den Weg macht. Schenk noch mal ein. Er trinkt nicht alles. Egal, irgendwie komme ich wieder nach Hause. Ich habe mein Blau gefunden. Siehst du hier? Das wasche ich nicht weg, ehe nicht alle meine Büchsen voll davon sind. Der Fluss heißt La Pura. Ja. Und mit dem Maultier muss er herunter nach San Cristobal. Ja. Sie haben schon feste Kunden in der Stadt. Bei Unternehmen. Die kaufen ihr Blau. In San Cristobal aussteigen? Immer den Fluss La Pura entlang, bis die Berge anfangen, dann hinauf. Der Fluss wird schmal und reißend und da ist ihre Hütte und die Mühle. Ja. Wir werden bald da hinaufmarschieren. Ich mit meinen leeren Büchsen und du mit deinen Kleidern und Schuhen, mit allem, was du hast. Ja, ich hab zu schleppen. Die paar Glasperlen am Hals. Mir nicht? Und die muss ich tagsüber schonen für den Abend. Wie heißt du eigentlich? Benito. Benito Guerrero. Ich glaube, du bist nicht so ein Schuft wie Lorenzo. Das klingt, als traust du mir nicht zu. Verwandtschaft vom krummen Ruben. Krumm bin ich bloß, wenn ich vor meiner Drehscheibe hocke. Sonst ist nichts Krummes an mir, das kannst du mir glauben. Ja, er wäre ein schöner Dummkopf, dein Lorenzo. Weißt du hier einen, der schreiben kann? Daheim denken sie vielleicht, ich bin tot. Oder kannst du's? Nein. Bitte such mir jemand. Und er soll deutlich schreiben, damit es mein Sohn Andres lesen kann. Gruß von Benito. Ich habe es gefunden, aber ich muss nach San Cristobal. Wegen Geld leiht das Mulo aus. Richtet keinen Ton her, denn ich weiß noch nicht, wann ich komme. Andres soll nicht am Bahnhof warten. Oh. Bedauere Don Fernandes. Nicht da. Er ist nach Maduala gefahren. Eine Fellhandlung hat uns über Nacht das Lager gekündigt. Hat er meinen Brief erhalten? Gewiss. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es da keine Probleme mehr. Das freut mich. Wann wird Don Müller zurück sein? Wir müssten über Frachttermine reden. Sicher morgen. Im Laufe des Tages. Ich glaube, Don Fernandes, die Fahrt nach Maduala ist auch in Ihrem Interesse. Das gekündigte Lager besteht ausschließlich aus Farben. Don Miller hat die Absicht, die einzelnen Posten an Ort und Stelle zu verfrachten und kein Ersatzlager zu suchen. Sie können also umgehend mit Lieferung rechnen. Ja, richtig. Da waren noch so ein paar kleine Fische. Ein Posten blau. Stimmt. Dieses Blau. Pedrun, 27 Pesos. Madras? 30 Pesos. Wer seinen Namen nicht schreiben kann, ein Kreuz. Oder meinetwegen sonst was. Guerrero? 21 Pesos. Gruß von Benito. Ich bin in Altamilpa. Beim Dammbau, um Geld zu verdienen für die Fahrt nach San Cristobal und nach Hause. Ich habe bald 40 Pesos zusammen. Sagt allen, dass ich gesund bin und bald komme. Es heißt, die Brunnen in San Cristobal sind aus Fliesen von einem seltenen Blau. $40. Aber die sparen sich langsamer zusammen, als Benito es vorhatte und die möglich wäre. Das Leben unter den Arbeitern, zu denen er gestoßen ist, gefällt ihm. Trotz ihres harten Tagewerkes leben sie leichter und froher als die Bergleute. Eine Art zu leben, die Benito nicht kennt. Die Landschaft erinnert ihn an daheim, aber sie erscheint ihm freier und unbeschwert vom Ernst seines Töpferdorfes. Dann die Abende in der Pulcheria, zusammen mit den neuen Kameraden. Davon trennt es sich nicht leicht. Also 5 Centavos. 2 für den Tag und 3 für die Nacht. Hast du im Voraus bezahlt? Ich soll bezahlen, wenn ich fortgehe. Pedro! Was gibt's? Der Töpfer hier erzählt mir eben dein nettes Stückchen. In Altamipa, als er ankam, ist er diesem Don Marcel in die Fänge geraten, dem Drogeriebesitzer. Ich habe mich nach Farben bei ihm umgesehen. Aber er hatte nicht, was ich brauche. Na weiter. Und dann sagt er, wenn du eine Weile in der Gegend bleibst, um zu arbeiten, dann lass den Sack mit den Blechbüchsen hier, ich verwahre ihn. Es treibt sich allerlei Gesindel herum. Und verlangt von ihm 2 Centavos Lagergebühr für den Tag und 3 für die Nacht. Na und? Hast ja gesagt. Einverstanden. Du Schafskopf. Das Doppelte hätte er dir abknöpfen sollen. Er war sehr freundlich zu mir. Er hat mir alle seine Farben gezeigt und keine war mir recht. Er war barfuß gewesen, wie du. Und hätte er keine Weste angehabt und keinen Kragen, dann wäre die Sache billiger geworden, wenn sie dich überhaupt was gekostet hätte. Wir gehen morgen zu dritt hin. Gut. Wenn er Platz hergibt, dann hat er Anspruch auf Bezahlung. Aber nicht mehr als einen halben Centavo den Tag und einen die Nacht. Oder was meinst du? Einverstanden. Und du? Wenn ihr meint, dass es recht ist? Das weiß Don Marcel am allerbesten. Die Tage verrinnen. Ob Benito schon 30 oder 50 unterwegs ist, kann er nicht sagen. Die Tage, nach denen er jetzt rechnet, sind die Zahltage. Nach dem 4. verlässt er das Lager. Eher bedrückt als erlöst. Er besteigt den Bus nach San Cristobal, der Stadt mit dem blauen Brunnen. Deutlicher Spur von Ruben. Er wandert den Fluss La Pura entlang, Stunde um Stunde, ohne einem Menschen zu begegnen. Und noch einmal bricht die Furcht in ihm auf, es nicht zu finden, wonach er sucht. Es wird kühler. Und die Kühle ist nicht mehr nur vom Fluss und vom Wald. Plötzlich hört er einen zornigen Ruf und ein vertrautes Schnaufen und Stampfen. Den Weg herab kommt ein Mann auf einem Mulo, dahinter ein zweites, schwer bepacktes. Benito bleibt stehen. Guten Tag. Der Mann sieht ihn kaum. Er hat ein schönes, hochmütiges Gesicht. Geht es hier zu Rubens Mühle? Ein Ruck an den Zügeln. Ruben? Was willst du denn von dem? Ich? Grüße bestellen. Von daheim. Ich bin sein Vetter. Na, dann bestell sie. Dein Mulo ist schlecht gegurtet. Lass die Finger davon. Das mache ich selber. Ist es noch weit zu Ruben? Du bist Lorenzo, nicht wahr? Schon möglich. Ich bin bei Rubens Eltern gewesen. Die sagten mir, Ruben hat einen guten, tüchtigen Freund. Ohne den wäre unser Sohn verloren. Die Augen Lorenzos prüfen ihn weniger kalt und herablassend. Längst weiß Benito, dass ohne Schwindel und Verstellung, ohne Demut und Schöntun sein Ziel nicht zu erreichen ist. Du bist eher bei deinem Vetter, als ich unten in der Stadt bin. Geh immer bergauf, du wirst bald den Krach von der Mühle hören. Keine halbe Stunde. Danke. Na dann, Freundchen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Hä? Lockere diesen Gurt. Der scheuert. Ach. Das sieht ja aus wie Blei in den Säcken. Keine Sorge, das ist Farbe. Nun gibt es keine wolkige Hoffnung, keinen Traum mehr. Nach etwas Wirklichem schmeckt die Luft. Und bald schmeckt sie nach einem Rauch, den Benito nicht kennt. Und er zittert unter einem Geräusch, das anders ist als alle seine Vorstellungen von dem Wort Rubens Mühle. Wie auch Ruben selbst nicht jener Fantasiegestalt ähnelt, die ihn von daheim fortlockte mit unwiderstehlicher Gewalt. Denn der da ist kein gequält langsamer, hinkender Krüppel. Zwischen Feuern, Sieben und der krachenden, vom Wasser getriebenen Mühle huscht ein Wesen umher, das Benito fremder ist als ein Tier. Hier gibt's kein Blau. Wer hat dir solchen Quatsch erzählt? Deine Mutter. Die Alte. Ist dumm und geschwätzig. Wir machen hier völlig andere Sachen. Und die Fliesen in der Stadt? Wo ist das Blau her? Verschwinde! Dich hat keiner hergebeten. Warum streitest du ab, dass ihr Blau zubereitet? Ich weiß, dass du der Einzige bist, der es machen kann. Deinetwegen bin ich von zu Hause fort und ich gehe nicht, bis ich's habe. Ihr schnüffelt mir alle bloß nach. Los, sag die Wahrheit. Ich habe diese Schufte von San Mateo geschickt. Oder die Bauunternehmer aus San Cristobal. Du willst mir meine Erfindung stehlen. Aber Ruben, ich bin wirklich dein Vetter. Tante Eusebia ist die Schwester von unseren Vätern. Wir sind beinahe Brüder. Tante Eusebia? Sie hat mir zuerst von deiner Kunst erzählt. Sie kommt manchmal in unser Dorf. Ihr habe ich mein Leid geklagt. Es gibt kein Blau mehr, wie ich's brauche. Aber meine Kunden wollen das blaue Muster, kein anderes. Darum habe ich mich auf den Weg gemacht, weil Tante Eusebia mir erzählt hat, du bereitest dieses Blau. Ruben, ich will ja nicht viel und ich will auch gar nicht wissen, wie du es herstellst. Was sollte ich denn damit anfangen? Ich bin nicht zu klug wie du. Und jemand verraten, wo ich mein Blau herkriege, da würde ich mich nur ins eigene Fleisch schneiden. Mensch, sei froh, dass du sowas fertig bringst, dass sich die Leute zu dir heraufplagen in deine Wildnis. Wie geht es, Tante Eusebia? Wandert sie noch immer mit ihren Kräutern nach San Blas? Hat sie dir nie von mir erzählt? Vom Töpfer in Xcuintla? Das kann schon sein. Sie hat mich nach San Mateo geschickt, aber da warst du nicht mehr. Da habe ich das Mädchen vom Lorenzo getroffen. Er ist der Letzte gewesen, den ich getroffen habe unterwegs und der mir geholfen hat. Ja, auch Lorenzo. Genauso wie sein Mädchen und die Bergleute. Und die vielen anderen. Ist das nicht merkwürdig? Kaum einem habe ich gesagt, wozu ich unterwegs bin. Aber alle haben mir geholfen, dass ich's finde. Als hätten sie um meine Not gewusst. Hast du nicht Hunger? Ich bin versehen für 2 Tage. Lass dein Zeug. Ich mache uns was Warmes. Verblüfft gewahrt Benito, wie sich der bissige Kerl seiner Mutter so ähnlich im Handumdrehen verwandelt hat. Auch seine Bewegungen wirken plötzlich anders. So als tue ihm jeder gehumpelte Schritt weh. Ein armer, zerbrechlicher Teufel, den irgendwas antreibt und den keine Spur von Glück zeichnet. Als sich beide niedergelegt haben, spricht Ruben von seiner Erfindung, von jenen gewissen Steinen auf der Halde des toten Bergwerkes, das eine Stunde weit entfernt liegt und aus denen er viel mehr Blau herausholen kann als aus den Steinen in San Mateo. Er redet zu Benito, als sei ihm der vertraut wie ein Bruder. Du hast Lorenzo gesehen? Ich sag's nur dir, Benito. Ich mag ihn nicht. Aber ich brauche ihn. Er holt die Steine heran mit den Mulos. Er macht die Geschäfte unten in der Stadt. Eine viel größere Mühle soll her. Aber das ist nicht sein Gedanke. Hier oben wird es bald lebendiger werden. Das Mädchen aus San Mateo kommt her, nicht wahr? Ach was. Jetzt hat er eine aus San Cristobal. Ihr Vater hat Geld. Die beiden Brüder wollen sich beteiligen. Ja, ja, manchmal erzählt er von der Schwarzen in San Mateo. Und ich wette, er hat die Neue längst geheiratet und hier eine Fabrik hochgezimmert. Da reist er immer noch zu ihr hin und er legt sie nach Strich und Faden. Hör mal, Benito. Bleib hier. Aber Ruben, wie stellst du dir das vor? Ich habe Frau und Kinder. Die kannst du herholen. Ich bin Töpfer, Ruben. Wie du ohne deine Farbmühle nicht leben kannst, so kann ich nicht leben ohne meine Drehscheibe. Und wo krieg ich hier Ton her? Nein, das geht nicht. Füll mir meine Büchsen mit Farbe und lass mich nach Hause. Das wollte ich schon. Aber unser Blau ist auf Wochen hinaus bestellt. Ich könnte da und dort was abzwacken für dich. Aber wenn du mitarbeitest, Benito, dann gehen wir schneller voran. Gruß von Benito. Auch Grüße von Ruben, der für mich schreibt. Ich bin gesund. Wartet auf mich eine Woche vor dem Fest des heiligen Laurentius. Dann habe ich alles. Sagt das auch Tante Eusebia, wenn sie vorbeikommt, und grüßt sie von Ruben und mir. So, Don Victor. Das wär's. Verzeihung, wieso ist der Preis anders? Das sind ja pro Fass 30 Pesos mehr. Transportunkosten. Die Ware musste aufgrund von Regierungsmaßnahmen ausgelagert werden. Aber haben wir nicht schon mal darüber gesprochen? Wie soll ich das bloß meinen Kunden begreiflich machen? Die verstehen ja nicht mal, dass die Erde eine Kugel ist. Ich kann es nicht ändern. Von mir hätten sie das Fass Blau schon längst und zum alten Preis haben können. Ich habe diese Verordnungen nicht gemacht. Nein, ich meine ja nur... Ach Gott, Sie haben ja keine Vorstellung davon, was mich diese Lieferung Nerven gekostet hat. Ich hätte im letzten halben Jahr tausendmal lieber Schafe gehütet als... Na, lassen wir das. Ich bin jedenfalls froh, dass ich Sie nicht enttäuschen musste. So lange hat ja wohl noch keine Lieferung gedauert. Nein, nein, ich kann mich auch nicht entsinnen. Benito kehrt heim. Schon von Weitem hat er das Mulo gesehen und Andres seinen Sohn, die auf dem Bahnsteig warten. Benito tritt vom Fenster zurück und schultert den fast zentnerschweren Sack, noch ehe der Zug hält. Guten Tag, Vater. Ich hab alles. Weißt du, wir machen unterwegs eine Rast. Da können wir essen und trinken. Ist daheim alles in Ordnung? Ja, und wir haben auch noch eine Schwester. Mein Gott, denkt Benito. Ja, Luisa hat schon daran gedacht, als ich weggefahren bin. Ich war lange unterwegs. Sind meine Postkarten angekommen? Ja, und ich habe sie alle lesen können. Lern nur ordentlich weiter. Ja, Vater. Sie müssen durch die Stadt und der Weg führt sie durch jene Gasse, wo der Farbenhändler Don Victor sein Geschäft hat. Und wie Benito, sein Sohn und das Mulo vorüberziehen, reißt Don Victor die Tür auf. Benito! Ja, wo haben Sie denn um Himmels Willen gesteckt? Ich hab Ihr Blau. Don Fernandes hat es wieder geliefert. Sie können davon haben, so viel Sie wollen. Danke, Don Victor. Ich brauche es nicht mehr. Wieso? Ich hab mein Blau gefunden und hol mir selbst, wenn ich's brauche. Einmal für allemal. Das wirkliche Blau. Eine Geschichte aus Mexiko. Von Anna Segers. Hörspielfassung Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Benito, Horst Hiemer, Ruben, Werner Tietze, Lorenzo, Klaus Piontek. Eusebia Lotte Löbinger, das Mädchen Monika Bielenstein, Alvarez Werner Kamenick, Frau Alvarez Ruth Kommerell, Manuel Otto Dierichs, Leopoldo Horst Manns. Don Victor Gerd Ehlers, Don Fernandes Gerd Biever, Don Ramirez Hans-Peter Minetti. In weiteren Rollen Erika Müller-Fürstenau, Wolfgang Brunecker, Tim Hoffmann, Hans-Edgar Stecher, Harald Warmbrunn, Horst Weinheimer. Die Erzählerin war Erika Pelikowski. Musik Werner Pauli, Schnitt Sabine Brinkmann, Toningenieur Klaus Bechstein, Regieassistenz Kurt Schneider, Regie Wolf-Dieter Panse.